nächste Anrufer ist am Start. Hermansen? Servus! Hallo? Wer ist denn da? Ihr? Hi, mein Freund! Servus, ich hab da ein Problem. Was denn? Was ist los, mein Freund? Ich bin Heidu Arne, Mann. Kennst du mich? Wer bist du? Heidu Arne. Arne? Heidu Arne. Heidu Arne? Ja. Heidu Arne, ich bin Hobel. Aus Bad Homburg? Ich bin Hobel. Darf ich dich Knobel nennen? Ja, selbstverständlich, Mann. Pass auf, ich hab da so ein Problem. Na? Hier in Bad Homburg. Hallo? Hallo? Servus, hier. Ja, wie gesagt, ich hab volles Problem hier. Ja? Da gibt's so einen, der heißt Martin. Ja? Ja, der ist ein bisschen schwul und so, hab ich ja kein Problem mit. Ja, pass auf, von 16 bis 18 Uhr läuft immer Gerian. Gerian? Ja, kennst du ihn? Ja, nein, pass auf, das betrifft ja dich jetzt. Ja. Pass auf, der steht voll auf dich. Ja. Ja, was kann man da denn machen, Mann? Der sabbert alles, ich soll mit dir reden darüber. Sag ihm, wenn das Geld stimmt, können wir über alles sprechen. Alles klar, was kostet, also was ist denn sie, so 100, 200? Nee, ich bin schon so von der noblen Klasse her. Also mehr die Tausende anstreben, ja, oder? So ungefähr. Weil das kann ich Ihnen so sagen, da ist er vielleicht ein bisschen glücklich. Also, dann darf er mir einen blasen dafür, okay? Alles klar. Ja. Und, ey, Knubbel. Ja, bitte? Und, wie sieht's denn mit uns beiden aus? Jetzt ist ah, immer hier. Kommst du zu uns hier, gehst mal bei uns auf die Homepage. Ich bin auch im Channel, Mann, unter Koksnutte. Unter Koksnutte? Koksnutte, genau. Ja, Carlo Koksnutten, oder was? Na, ja, nee, wir haben Homepage, Mann. Kannst du auch gucken. Und was geht auf eurer Homepage? Ja, da sind wir, Mann, stellen uns vor und so. Echt, Mann? Ja? Ey, krass, Mann. Soll ich mal sagen? Ja, konkret, Digga. www.koksnuttenhg. Ja. .com. Okay, hau rein. Und warum habt ihr koksnuttenhg und nicht HS genommen? HS? Ja. Ja, keine Ahnung, Mann, weil HG steht für Bad Homburg. Wir kommen aus Bad Homburg. Ach so, und wieso nicht HS? Was bedeutet HS? HS ist cool. Naja, ich weiß ja nicht, Mann. Hä? Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Doch, ist cool. Ist cool? Ja, auf jeden Fall. Sollen wir es ändern? Mach mal HS. Nur für dich. Ja. Okay? Wir können auch Koksnutten Hums machen. Ja, oder HS am besten. HS. Ja? Alles klar, dann okay. Alles klar. Hier, Kussi, gell? Hau rein, du HS. Tschüss. Tschüss. HS bedeutet Hurens. Lol. Ja, ja. Okay, auf jeden Fall HS, mein Freund. Machen wir es Bescheid jetzt, ja?